Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Buchstabe M als Wortmarke für Sportwagen schutzfähig. In der Entscheidung, den Buchstaben für die bayerischen Autorenwerke für einen Sportwagen markenrechtlich zu schützen, setzt das deutsche Patent- und AntDPA den Trend fort, allgemeine Zeichen und Begriffe der Nutzung durch die Öffentlichkeit zu entziehen. Wir öchten den U-Pitz eigentlich nicht koentieren, so Arkus Barenhoff und Sven Schoacker, Mitglieder i Bundesvorstand der Piratenpartei. Doch üssen wir an dieser Stelle auf den zunehmenden Missbrauch des Markenrechts hinweisen. Für BW wäre es ein leichtes, sich das für weitere Nutzungsbereiche und auch in Verbindung mit anderen Begriffen als Wortarke eintragen zu lassen. Dann könnte es für uns Otto-Normalverbraucher schnell sehr schwierig werden, noch vernünftig miteinander zu kommunizieren. Die Piratenpartei Deutschland sieht sich direkt von dem Urteil betroffen. Viele Eigenschaften eines Sportwagens treffen auch auf die Piratenpartei zu. Wir sind jung, sportlich, der Autor für gesellschaftliche Entwicklungen und können noch kräftig zulegen. So Arkus Barenhoff, it eine Augenzwinkern. Die Piratenpartei Deutschland sieht den freien Zugang zu Wissen und Kultur als einen Grundpfeiler der zukünftigen Informationsgesellschaft. Das Nutzungsverbot einzelner Buchstaben wie bei BW oder seinerzeit bei T-Online oder allgemeingebräuchlicher Begriffe wie Abi, kleiner 3 oder STFU ist insbesondere dann eine Fehlentwicklung, wenn die Rechteinhaber die Arken an Elden U aus Abahnungen eigenen Profit zu schlagen. Verantwortlich für die Presse, Mitteilung Anita Möllering. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.